Guten Morgen, Herr Just. Guten Morgen. Eigentlich schon so früh auf? Oder soll ich sagen, noch so spät auf? Sage ja, was er will. Ich sage nichts als Guten Morgen und das verdient doch wohl, dass Herr Just großen Dank darauf sagt. Großen Dank. Man ist verdrießlich, wenn man seine gehörige Ruhe nicht haben kann. Was gilt's, der Herr Major ist nicht nach Hause gekommen und er hat hier auf ihn gelauert? Was der Mann nicht alles erraten kann. Ei, Herr Just, ich will doch nicht hoffen, Herr Just, dass er noch von gestern hier böse ist. Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten? Ich. Und über alle folgenden Nächte. Ist das christlich? Ebenso christlich als einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen kann, aus dem Hause stoßen, auf die Straße werfen. Meinen Herrn, so einen Mann, so einen Offizier. Den hätte ich aus dem Hause gestoßen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier und viel zu viel Mitleid mit einem Abgedankten. Ich habe ihm aus Not ein ander Zimmer einräumen müssen. Denke er nicht mehr daran, Herr Just. Hier, ein Gläschen. Mache er sich keine Mühe, Herr Wirt. Der Tropfen soll zu Gift werden, den... Doch, ich will nicht schweren, ich bin auch nüchtern. Nun, Herr Just, was ganz Vortreffliches, stark, lieblich gesund. Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen. Warum soll ich meiner Gesundheit seine Grobheit entgelten lassen? Wohlbekommt's, Herr Just. Nicht übel. Aber Herr Wirt, er ist doch ein Grobian. Nicht doch, nicht doch. Geschwind noch eins. Auf einem Bein ist nicht gut stehen. Ah. Das muss ich sagen. Gut, sehr gut. Selbstgemacht, Herr Wirt? Na, behüte. Veritabler Danziger. Echter doppelter Lachs. Sieht er, Herr Wirt, wenn ich heucheln könnte, so würde ich für sowas heucheln. Aber ich kann nicht. Es muss raus. Er ist doch ein Grobian, Herr Wirt. In meinem Leben hat mir das noch niemand gesagt. Noch eins, Herr Just, alle guten Dinge sind drei. Meinetwegen. Gut Ding, wahrlich gut Ding. Aber auch die Wahrheit ist gut, Ding, Herr Wirt. Er ist doch ein Grobian. Pfui, so guten Danziger zu haben und so schlechte Mores. Einem Manne wie meinem Herrn, der Jahr und Tag bei ihm gewohnt, von dem er schon so manchen schönen Taler gezogen, der in seinem Leben kein Heller schuldig geblieben ist, weil er ein paar Monate her nicht prompt bezahlt, in der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen. Da ich aber das Zimmer notwendig brauchte, da ich voraussah, dass der Herr Major selbst gutwillig würde geräumt haben, wenn wir nur lange auf seine Zurückkunft hätten warten können... Die Wirtshäuser sind jetzt alle stark besetzt. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Straße bleiben? Dazu ist sein Herr viel zu galant. Und was verliert er denn dabei? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dafür eingeräumt? Hinten an dem Taubenschlager, die Aussicht zwischen des Nachbarn Feuermauer. Die Aussicht war wohl sehr schön, ehe sie der Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch sonst galant und tapeziert. Gewesen. Nicht doch die eine Wand ist es noch. Einem Offizier wie meinem Herrn. Oder meint er, dass ein abgedankter Offizier nicht auch ein Offizier ist, der ihm den Hals brechen kann? Warum waret ihr denn im Kriege so geschmeidig, ihr Herren Wirte? Warum war denn da jeder Offizier ein würdiger Mann und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Kerl? Macht euch das bisschen Frieden schon so übermütig? Was ereifert er sich nun, Herr Kürz? Ich will mich ereifern!